Ja. Schön. Alles Okay. klar. Schönen guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Zülal Özçelik Baran. Ich bin hier auf dieser Station als Assistentärztin tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sie da Gerne. mich Ja, sehr einschalten? gerne. Ja, super. Und ich werde als Erste ein paar allgemeine Fragen stellen. Als Erste, wie heißen Sie? Ich bin die Gerlinde Schmidt. Gelinde Schmidt. Frau Schmidt, könnten Sie Ihre Vorname buchstabieren? Mein Vornamen buchstabieren. Ja, genau. Gerlinde. Gerlinde. Gerlinde. Ja. Am Ende R. Nein. E. Nur E, okay. Okay, danke schön. Wie alt sind Sie? Ich bin 60 Jahre alt. 60. 1. April 1962 geboren. 1. April 1922. 60. 60. Bin 60 Jahre alt. Ja. Okay. Und wie groß sind Sie? Ich bin ungefähr 1,78 Meter. Zülal, Ihre Stimmung. Entschuldigung. Kein Problem, alles gut. Ja. Wie 1 Meter acht, wiegen Sie? ich bin 1,78 groß. Ein. Okay. Wie viel wiegen Sie? Was wiege ich? Ungefähr 70 Kilo. 70. Okay. Und wie ist Ihr Hausarztname? Wissen Sie? Hausarztname nicht, sondern wie ist der Name vom Hausarzt? Ja, okay. Das ist der Doktor Mirza. Mersa. Mirza. Danke schön. Und Frau Schmidt, was hat sie zu uns geführt? Wie Sie sehen, das hier Ja. genäht jetzt, sehen Sie ja, da ist eine Naht, frisch. Und ich bin gestern, bin ich im Bad bewusstlos geworden und bin Gestern. mit dem Kopf auf den Waschbecken gestürzt und mit dem Kopf auf den Waschbecken gekommen. Gestern. Ja. Ja, richtig. Gestern Abend. Also spät, ich lag schon im Bett und dann bin ich aufgestanden, weil ich nochmal auf die Toilette wollte. Und dann bin ich, auf einmal bin ich bewusstlos geworden und dann bin ich mit dem Kopf auf das Waschbecken geknallt. Wie lange dauert, sind Sie bewusstlos worden? Wie lange dauert, wissen Sie? Nein, nochmal, das war falsch. Nochmal richtig sagen. Wie lange dauert, sind Sie ohnmächtig? Oder? Wie lange hat das gedauert oder wie lange waren Sie ohnmächtig? Ja, okay. Wie lange waren Sie ohnmächtig? Naja, also mein Mann hat den Knall gehört. Er hat gesagt, weiß ich nicht, eine halbe Minute vielleicht. Halbe Minute. Er hat nicht auf die Uhr geguckt, gefühlt. Okay, und in welche Seite sind Sie hingefallen? Das weiß ich nicht. Ich bin mit dem Kopf aufs Waschbecken und dann bin ich irgendwie, ich glaube, auf die linke Seite. Okay, haben Sie Brustschmerzen, Atemnot oder Husten oder Herzrasen bemerkt nach dem Gehabt Unfall? jetzt gestern, meinen Sie? Ob ich das Ja, gestern gehabt habe? ja. Gestern oder heute, ich Oder meine. heute noch? Ja, verstehe. Also gestern habe ich keine Brustschmerzen gehabt, auch keine Kopfschmerzen, gar nichts, aber ich habe sehr starke Bauchschmerzen gehabt. Deswegen bin ich auch auf die Toilette gegangen und Ich war noch nicht auf der Toilette, hatte mich noch nicht hingesetzt. Dann bin ich schon bewusstlos geworden. Aber ich habe sehr, sehr starke Bauchschmerzen gehabt. Die habe ich jetzt auch noch. Bauchschmerzen. Haben Sie heute auch Bauchschmerzen? Ja, das ist so im Oberbauch, hier so im Oberbauch, so in Richtung Magen. Aber zieht so mehr in den Unterbauch. Da tut es am stärksten weh, im Unterbauch. Unterbau. Heute. Gestern auch. Das war Gestern. unerträgliche Schmerzen hatte ich gestern. Okay, und ist Ihnen übel oder schwindelig? Nein, schwindelig war mir nicht. Schwindelig war mir nicht. Mir ist jetzt auch nicht schwindelig. Und so richtig Übel? übel habe ich auch nicht. Ich habe keine Übelkeit. Haben Sie erbrochen? Noch einen Nein, habe ich Unfall nicht. oder? Und wie stark die Bauchschmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 leichter, 10 sehr, sehr starke Schmerzen sind? Wie schätzen Sie ein? Ja, über 10. Das sehen. Das kann man nicht in Worte fassen, so stark waren meine Schmerzen. Es war Nein. schon sehr, sehr schlimm. Es waren unerträgliche Schmerzen. Unerträglich. Okay. Wie verhalten sich die Schmerzen im Laufe der Zeit? Was meinen Sie damit? Verschlechtert oder verlindert ein bisschen? Nein, ist eher etwas weniger geworden, sonst wäre ich ja in der Nacht schon. Also, nein, ist es eher weniger geworden. Weniger. Okay. Aber immer noch stark, aber nicht mehr so stark wie gestern Abend. Haben Sie einen Tablette angenommen deswegen? Gestern? Gestern oder heute Nein. irgendeine Heute habe ich ja in der Tablette? Notauf ich habe ja jetzt in der Notaufnahme Schmerzmittel gekriegt. Ihre Kollegin hat mir doch eben Schmerzmittel gegeben. Also Infusion. Okay. Und würde ich sagen, strahlen die Bauchschmerzen in andere Körperregionen aus? Das ist so mehr wirklich Unterbauch, der komplette Unterbauch und dann zieht es hoch hier bis in den Magen. So würde ich sagen. Ich kann nicht genau sagen, das ist mehr rechts, mehr links. Das ist der ganze Unterbauch. Und Sie haben nicht erbrochen, ja, richtig? Nein, nein, habe ich nicht. Haben Sie Husten? Nein, habe ich nicht. Produktion, nicht Husten. Und ist Ihnen irgendwo eine Schwellung, Rötung oder Überwarmung aufgefallen? Wo? Wo oder? Ja, wo? Was meinen Sie? Wo aufgefallen? Ja, wo Wo? aufgefallen? Am ganzen Körper oder Bauch? Also irgendwo. Ah, irgendwo. Ja. Nein, nein, ist mir nicht aufgefallen. Nein, habe Schön. ich nicht. Ist mir nicht aufgefallen. Irgendwo. Ja, ist Ihnen einen Blutspur aufgefallen? Irgendwo. Blutspur. Blut im Stuhl, meinen Sie? Blutspuren, ja, also Bluterguss oder was? Wissen Sie, Ach, Schwellung. Sie meinen Blutguss. Ja, das kann sein. Bluterguss. Nein, habe ich auch nicht. Bluterguss habe ich nicht. Ich dachte, Sie meinen Blut im Stuhl. Ja. Okay. Noch was? Und könnten Sie diese Bauchschmerzen genau beschreiben? Ich meine, stechende und kolikartige. Wie schätzen Sie an? Weiß ich nicht genau. Das sind so brennende Schmerzen, die Brennende. sind eigentlich immer da. Also die sind eigentlich nicht kolikartig, ehrlich gesagt. Also, was ist kolikartig überhaupt? Also nicht, diese Schmerzen sind nicht immer da. Manchmal da und wieder geht ab und zu, ich meine, kolikartig. Okay. Und krampfartig, das kann sein. können wir sagen. Nochmal erklären. Kolikartig bedeutet, dass die Schmerzen kommen und gehen. Das reicht schon. Ne? Kommen und gehen. Okay, danke schön. Und noch etwas. Und wie ist Ihr Schlaf und Appetit? Naja, jetzt bin ich krank, jetzt habe ich Bauchschmerzen. Also jetzt kann man von Appetit nicht reden, aber normalerweise habe ich kein Problem mit Appetit. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass es ein bisschen schlechter geworden ist, aber ich kann Ihnen nicht genau sagen, woran das liegt. Okay. Und wie verhalten sich die Schmerzen im Bewegung, beim Bewegung, also im Stehen, beim Liegen? Ja, wie schätzen Ich Sie habe ein? das ja erst seit gestern Abend. Das ist immer da. Das Ja, ist immer da. immer da. Okay, danke schön. Und haben Sie Probleme mit Schüttelgang oder beim Wasserlassen? Ist Ihnen Beim häufiges? Nein. Wasserlassen habe ich keine Probleme. Wasserlassen. Und Beim Schüttelgang? Stuhlgang, ich hab ja gedacht, wenn ich gestern Stuhlgang habe, wird es besser, aber ich habe ja gar keinen Stuhlgang gehabt. Ich bin ja bewusstlos geworden, bevor ich Stuhlgang hatte gestern. Und in Bewusstlos. letzter Zeit ist es eher wechselhaft. Also es ist mal ist es dünn, mal ist es fest. Es ist eher wechselhaft in letzter Zeit. Und wie ist Ihr Schlaf? Haben Sie Probleme mit Normalerweise Schlaf? nicht. Normalerweise, Ah ja, aber ich habe Schmerzen gestern? gehabt. Können Sie schlafen, wenn Sie Ja, Schmerzen gestern, haben? ja. Okay, danke schön. Leiden Sie an irgendwelche Erkrankungen, Vorerkrankungen? Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich keine Erkrankungen. Ich habe auch keine Medikamente, die ich regelmäßig einnehme. Okay. Aber bei Bedarf nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein bei Bedarf? Sie meinen, wenn ich mal Schmerzen habe? Ja, genau, das kann sein. Ja, aber das kommt einmal im Jahr vor oder so. Wenn ich mal Kopfschmerzen habe, nehme ich mal eine Paracetamol, aber sonst Paracetamol. nehme ich eigentlich nichts Regelmäßiges ein. Ja, okay, ich verstehe. Aber ich muss das fragen. Wie viel dosiert? Wissen Sie? Nochmal. Wie viel Dosis? Oder wie viel Nochmal. Milligramm? Wie viel Milligramm geht? Ja. Oder welche Dosis? Welche Wie viel Dosis? Dosis? Ja. Welche Dosis? Wie viel? Genau. Genau. Oder wie ist die Dosierung? Aber das würde ich Patienten nicht fragen, das ist zu Ja. kompliziert. Wie Ja. viel Milligramm oder welche Dosis? Ne? Welche? Okay. Welche Dosierung? Ja, ganz Okay. normale Paracetamol-Tabletten, 500 Ja, Milligramm. 500 Milligramm, meinen Sie. Und würden Sie schon einmal stationär behandelt oder operiert, Frau Schmidt? Ich habe zwei Kinder und beide waren ein Kaiserschnitt, sonst bin ich nicht operiert worden. Wann? Meine eine Tochter ist geboren 1993 und die andere ist geboren 1998. 98. Okay, danke schön. Und haben Sie Allergie gegen etwas oder haben Sie eine unverträglich gegen Nahrungsmittel? Wissen Sie? Ja, habe ich nicht. Ich habe keine Allergien und ich habe auch keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ja, Okay. aber ich versuche trotzdem Gluten, aber das ist keine Allergie, ne? Oder? Ist das eine Allergie? Was Ich kötü versuche Gewohnheit? wenig Gluten zu essen. Ist das eine Allergie? Gluten, ja, das kann unverträglich Ah, sein, ja. okay. Also eine richtige Gluten. Unverträglichkeit nicht, aber ich versuche glutenarm zu essen. Ja, okay, ich verstehe. Weil es gesund ist, ne? Ja, natürlich. Und wie ist Ihr Impfstatus, wissen Sie? Impfstatus. Was für ein Impfstatus? Sind Ihre Impfungen komplett Welche Impfungen? gegen Corona oder Kindererkrankungen? Kindererkrankungen? Ja. Ja, das ist, denke ich, als Kind gemacht Ja. worden. Und Covid bin ich zweimal geimpft. Zweimal. Einmal war ich krank und zweimal geimpft. Aha. Okay, danke schön. Rauchen Sie, wenn ja, was rauchen Sie und wie viel pro Tag? Ich habe als Jugendliche mal so 20 Jahre lang geraucht und ich rauche schon seit langem nicht mehr. Okay. 20 Jahre lang haben Sie geraucht? Ungefähr 20 Jahre. Ja, okay. Wie viel Eine halbe Nikotin? Packung. Eine halbe Packung. Wann haben Sie mit Zigarette aufzuhören? Nochmal, wiederholen den Satz, der war falsch. Wann haben Sie Wann haben Sie mit Zigaretten aufgehört? Geht nicht. Wann haben aufgehört? Sie aufgehört? Genau. Aufgehört, ja. Ja. Sagen wir mal, ich habe mit 16 Jahren angefangen zu rauchen und ich habe vielleicht mit, keine Ahnung, 36 aufgehört oder so. So ungefähr. 36. Ja, das ist schon sehr Und lange. nicht Also so mehr. vor ungefähr vor 30 Jahren habe ich aufgehört zu rauchen. Ungefähr. Ungefähr, ja, okay, danke, super. Klingt gut. Für Ihre Gesundheit. Und trinken Sie Alkohol? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Ja, okay. Und Frau Schmidt, ich muss das fragen, bitte nehmen Sie nicht persönlich. Nehmen Sie Drogen oder haben Sie ein Drogen probiert? Ein Drogen probiert geht nicht. Oder haben Sie Okay. mal Drogen probiert? Ja, schon mal Drogen ist Drogen. Mehrzahl immer. Ja, okay. Haben Sie Drogen probiert? Ja. Nein, habe ich nicht. Aber ich nehme immer so Vitamine. Sind das auch Drogen? Nein, natürlich nicht. Alles klar. Ja, aber super. Und treiben Sie Sport? Naja, wissen Sie, das kann man nicht Sport nennen. Ich fahre zum Bäcker immer mit dem Fahrrad. Das ist alles, was ich mache an Sport. Fahrrad. Ja, ich fahre mit dem Fahrrad, ja. Wie oft Ja, zum in Bäcker zum Woche? Brot kaufen halt, ne? Wie oft geht man zum Bäcker Brot kaufen? Morgens, wenn ich zum Bäcker Brötchen kaufen gehe oder Brot, dann mache ich das mit dem Fahrrad. Aber das ist alles, was ich an Sport mache. Ja, okay, danke schön. Und Frau Schmidt, leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern sind leider verstorben. Okay, tut mir leid, mein Beileid. Danke. Woran haben Ihre Eltern gestorben? Wissen Sie? Nochmal. Woran? Sind gestorben, nicht haben. Ah ja, woran sind Ihre Eltern gestorben? Woran sind Ihre Eltern gestorben? Ja, die sind, meine Mutter hatte leider Krebs. Welche Mein Krebs? Vater, der hat lange gelebt, der hatte einen natürlichen Tod. Welche Krebs wissen Sie? Wie Ja, heißt sie hatte, das weiß ich nicht so genau, ehrlich gesagt. Das war schon nachher Endstadium. Primarius war nicht so ganz klar. sie? Okay, ich verstehe. Wie war als ihre Mutter? Meine Mutter war jung, sie war 67, als sie gestorben ist. 67. Okay. Und Ihr Vater, würden Sie sagen, 82. 82. Okay. Und woran ist Ihr Vater gestorben? An Der ist welchem? an einem ganz normalen Alterstod gestorben. Er war jetzt einfach Ja. alt geworden. Das war jetzt einfach Geschwäche oder was? Altersschwäche, ja. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja. Okay, ist Ihre Schwester gesund? Schwester, ne? Nicht Geschwister. Ja, Ja, Schwester. Schwester. Ja. Meine Schwester ist Gott sei Dank gesund, ja. Ja, Also okay. noch ist nichts bekannt. Ja, okay. Ach so, Entschuldigung, nein, sie ist etwas adipös und hat Diabetes. Stimmt, sie hat Diabetes und Bluthochdruck neuestens entwickelt, ja. Und wie ist Ihre Schwester? Bitte? Wie alt ist Ihre Schwester? Ah, meine Schwester ist 62. 62. Dankeschön. Frau Schmidt, wie ist Ihr Familienstand? Sind Sie verheiratet oder? Ja, ich bin verheiratet. Und Sie haben zwei Kinder? Ich habe zwei Ja. Töchter. Super. Sind Ihre Kinder gesund? Meine Töchter sind gesund, ja. Ja, super. Leben Sie mit Ehemann, richtig? Leben Sie mit Ihrem Ehemann zusammen? Ja, richtig. Leben Sie mit Ihrem Ehemann zusammen? Leben Sie mit Ihrem Ehemann zusammen? Ja, ich lebe mit meinem Mann zusammen. Ja. Danke schön. Frau Schmidt, wir sind jetzt am Ende des unserem Gesprächs. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben seit gestern nach Kopf auf dem Wachbällchen aufgestoßen. Nochmal, ich habe nichts verstanden. Ja, okay. Sie haben Ja. seit gestern nach Ja. den Kopf aufstoßen. Seit gestern Nacht, dün akşamdan beri kafanızı şeye lavaboya vuruyorsunuz diyorsunuz şu anda. Kafanızı vurduktan sonra nasıl diyeceğim? Nasıl? Nachdem. Nachdem. Nachdem Sie gestern Abend, nachdem geçmiş yani, nachdem Ya, olduktan sonra. okay. Ha, okay. Nachdem Sie Ya. den Kopf auf dem Waschbecken aufgestoßen Haben haben. sehr gut. Ja. Ja. Okay. Ja. Haben. Also seit gestern. Nein, nicht seit gestern. Dünden beri diyorsunuz hala. Okay, aber Ach, du wolltest was anderes sagen. Entschuldigung. aynen, Okay. Alles ja. klar. Alles klar. Ja, okay. Ja. Okay. Okay. Und seit gestern haben Sie Unterbauchschmerzen Ja, das stimmt. und Ich habe. ja, diese Schmerzen sind unverträglich und Sie Ich habe nicht gesagt unverträglich. Was ist unverträglich? unerträgliche, Unerträglich ist richtig, aber was ist unerträgliche, ja, unverträglich? unverträglich, nicht anders, Ja, ja, okay. Diese Schmerzen sind unerträgliche unerträglich oder sehr Schmerzen, stark, genau. ja, und Sie beschreiben als brennende, nicht kolikartige Schmerzen und noch etwas und ich glaube, das war's. Und Sie waren ohnmächtig, ich glaube, eine halbe Stunde. Ah, nein, halbe Ja, Minute. halbe Minute. Halbe Stunde ist zu viel. Ja, genau, halbe Minute. Und noch was. Ich glaube, das ist das was. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Hinzufügen? Nein. Sie haben das so geschildert, wie es stimmt. Ich bin gestern Abend, habe ich meinen Kopf aufgestoßen. Ich hatte sehr starke Unterbauchschmerzen. Und ich bin bewusstlos geworden. Ja, Ja. okay. Frau Schmidt, Mhm. also ich würde Sie als erste körperlich untersuchen und ich würde Ihnen Blut abnehmen und dann als ein paar Untersuchungen veranlassen oder durchführen. Ich meine, als erste EKG verschreiben, EKG schreiben und noch was. Also Ultrasonographie des Abdomens, Bauch-Ultrasonographie, können wir sagen. Ultraschall. Ultraschall, ja. Ultraschall des Abdomens, ja. Ja. Oder Sonografie des Abdomens geht auch alles gut. Ja. Und gegebenenfalls, ich würde CT des Abdomens durchführen. CT. CT. CT. CT. CT. Ja, okay. CT. Durchführen. Ja, und ich werde Sie rechtzeitig informieren. Bitte beruhigen Sie sich. Ja, Okay, das ist aber Sie noch viel, ne, was gemacht werden muss. ja, aber ich muss das machen. Muss ich, Ja. okay, muss ich Ja, hier bleiben? Muss ich bleiben? ja, natürlich, um eine genaue Diagnose zu bestimmen. Ja, Okay, Sie alles klar. müssen ein paar Stunden hier bleiben, aber wie ich Dann kann ich gesagt nach Hause. habe, ja. Ich weiß, ich weiß. Wir müssen als erste die Befunde der Untersuchungen überprüfen. Und ja, wie ich gesagt habe, ich werde Sie gleichzeitig rechtzeitig informieren. Ja, okay, alles Okay. klar. Danke schön. Okay. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Bitte schön. Haben Sie Ihre Stuhlveränderungen bemerkt, außer Obstipation? Ja, in letzter Zeit habe ich das Gefühl gehabt, dass es etwas schmerzhaft war und immer so wechselt, ne? Es war mal fest und dann mal dünn. Sowas ist mir aufgefallen. Und was machen Sie beruflich, vom Beruf? Ich bin Hausfrau. Haben Sie bemerkt, dass Ihr Stuhlveränderung, Farbveränderung? Farbveränderungen. Was meinen Sie mit Farbveränderungen? Manchmal braun, manchmal rote. Haben Sie bemerkt im Stuhl? Wenn Sie mich so fragen, war das manchmal war das dunkel, manchmal war das braun. Frau Schmidt, haben Sie in der letzten Zeit abgenommen oder zugenommen? Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe etwas abgenommen. Und hatten Sie früher dann Spiegelung gemacht? Nein, habe ich noch nie gehabt. Aha. Oder Magenspiegelung? Habe ich auch noch nie gehabt. Schwitzen Sie in der Nacht oder haben Sie Fieber bemerkt? Ich habe kein Fieber. Und Schwitzen ist mir auch nicht aufgefallen. Also nicht, dass ich das gemerkt habe. Aber wissen Sie, seit meinem 50. Lebensjahr schwitze ich nachts immer. Das ist halt wegen meinem Klimakterium. Ob das jetzt mehr geworden ist, keine Ahnung. Eigentlich müsste das ja mal besser werden, ne? Frau Schmidt, haben Sie bemerkt, dass besonders nach Brot essen diese Beschwerden verschlimmert? Nochmal, nochmal, den ersten Satz habe ich nicht verstanden. Wann verschlimmert sich das? Sie essen gerne Brot. Sie haben zweimal gesagt, beim Fahrradfahren zum Beispiel. Ja. Das heißt, haben Sie bemerkt, dass Ihre Beschwerden mit Brot essen, Brot. Nahrungsabhängig ist mir nicht aufgefallen. Also nicht, dass es mir aufgefallen ist, dass es dadurch mehr wird, ehrlich gesagt. Ich habe ja gesagt, ich esse sowieso nicht sehr viel Brot wegen dem Gluten. Das ist eher für meine Familie. Frau Schmidt, ich würde gerne fragen, wie Sie sich ernähren. Wie meinen Sie das? Sie Wie? essen viel Fleisch oder Nein, ich esse nicht so viel Fleisch, ehrlich gesagt. Ich versuche weniger Brot zu essen, aber ich esse viel Gemüse. Also Fleisch jetzt nicht zu viel, soll man ja nicht, ist ja nicht gesund, ne? Und ich versuche ein bisschen weniger Kohlenhydrate, ein bisschen weniger Zucker zu essen. So ernähre ich mich. seit wann Immer schon, immer. fasten Und Sie mein an? Leben lang. Sonst wäre ich dick. Ich versuche immer auf meine Figur zu achten. Okay, danke. Wie fühlen Sie heutzutage? Zum Beispiel fühlen Sie müde, erschöpft? Sie meinen, wie fühlen Sie sich heute? Aha. Wie fühlen Sie? Wie fühlen Sie heute, darf man nicht fragen, ne? Man muss immer sagen, wie fühlen Sie sich heute? Heutzutage. Heutzutage? Heutzutage heißt Busamanlarda. Busamanlarda demek. Heute. Schön. In letzter Zeit. Ah, heutzutage sagt man nicht, bitte nicht sagen. Heutzutage heißt bu zamanlarda, also zamani çocuklar heutzutage o anlamda öyle düşünün. Okay. In letzter Zeit ist gut, ja, okay. Und sich bitte, ne? Nicht wie fühlen Sie, sondern wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Das wäre ein perfekter Satz. In letzter Zeit. Ich weiß nicht, also bist du etwas müde vielleicht, aber das kann ich mir natürlich jetzt auch einbilden. Also eigentlich geht es mir nicht in letzter Zeit viel schlechter als sonst, ehrlich gesagt. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Erste Mal Ihre Bewusstsein verloren, muss ich fragen. Ihre Bewusstlosigkeit. Haben Sie vor dem Anfall oder nach dem Anfall welche Symptome erinnern sich? Falsch, geht nicht. Cümle yanlış verstanden. Haben Sie vor dem Anfall oder nach dem Anfall Symptome bemerkt? Geht. Oder Da können erinnern Sie sich, erinnern, ach so, ich weiß, was hier. Erinnern Sie Sie sich an das vor dem Anfall, was passiert ist. Das meinen Sie. sich erinnern, was genau vor dem Anfall und nach dem Anfall passiert? War. Ja, sehr gut. Aber nicht Anfall, sondern am besten ist Bewusstlosigkeit. Ne? Können Sie sich an das, was vor dem Anfall und nach dem Anfall erinnern? Ja, sehr gut. An das genau vor dem Anfall? Ja, schon. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich ins Bad gegangen bin. An alles andere kann ich mich nicht erinnern. Ja, starke Bauchschmerzen aber. Daran kann ich mich erinnern, natürlich. Ich hatte starke Bauchschmerzen, ich lag schon im Bett, ich wollte schlafen, konnte nicht. Ich hatte so starke Bauchschmerzen, als ich aufgestanden bin. Ich bin auf die Toilette gegangen und danach kann ich mich nicht erinnern. Haben Sie gekrampft? Bitte? Gekrampft haben Sie. Gekrampft. Gekrampft. Puh, ich kann mich nicht erinnern, was passiert ist, aber mein Mann hat gesagt, ich habe nicht gekrampft. Okay. Ihre Bauchschmerzen haben Sie plötzlich aufgefallen? Sind die Bauchschmerzen plötzlich aufgetreten? Getreten? Genau. Nein. Ich hatte gestern tagsüber schon gemerkt, irgendwie geht es meinem Bauch nicht so gut. Und in der Nacht ist das dann richtig schlimm geworden. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Erinnern Sie sich? Nein, ich habe das ja zum ersten Mal. Ja, also Sie haben gesagt, nachdem den Kopf aufgestoßen habe. Ja, das ist ein Auslöser, das kann sein. Ich glaube. Auslöser ist Bauchschmerzen, starke Bauchschmerzen. Ja. Müssen ja prodromi Phase fragen, aber die Patient hat gesagt, keine Prodromi-Symptome. Richtig, hocam? Prodromik ist genau, sind Symptome oder einfach die so bestimmte Sachen, die quasi darauf hindeuten, dass was passieren wird. Das heißt Schwindel, wackelig auf den Beinen. Das meinen Sie, ne, mit Prodromie. Aber das verstehen die Patienten nicht. Prodromie ist fachspezifisch. Haben Sie irgendwie gemerkt, dass Sie bewusstlos werden? Haben Sie irgendwie bemerkt? Haben Symptome. Sie gemerkt, dass Sie bewusstlos werden? Zum Beispiel Schwindel geworden, wackelig auf den Beinen oder so. Haben Sie gemerkt, dass Sie bewusstlos werden? Das sind ja Prodromie, ne? Was sind Prodromie? Anzeichen. Haben Sie Anzeichen gehabt? Warnsymptome, oder? Warnsymptome. Ja, Warnsymptome, Anzeichen, dass Sie bewusstlos werden. Haben Sie das gemerkt? Genau. Ja, nein, habe ich nicht gemerkt. Wirklich, plötzlich. Ich hatte Schmerzen und plötzlich muss das passiert sein. Sie haben gesagt, andere Kollegen hat Medikamente verabreicht. Ja, ich bin ja jetzt in die Notaufnahme und dann habe ich gleich eine Nadel gelegt bekommen, weil ich so starke Schmerzen habe und Medikamente gekriegt. Welche Medikamente? Weiß ich nicht. Unsere Kollegen hat bei Ihnen Blut abgenommen und ins Labor geschickt, oder? Ja, hat sie. Ihre Schüttel und Wasserlassen eingenommen hat. Bitte? Ganz. Hat der Kollege, ja? Bei Ihnen Schüttel für die Labor Stuhl und Urinprobe. Ist Stuhl und Urinprobe bei Ihnen abgenommen worden? Sagen Sie das mal. unser Kollegen hat bei Ihnen für die Labor Urin und Schüttel Probe abgenommen. Nein. Okay. Sie haben gesagt, Ihre Gewicht abgenommen haben. Nein, ihre Gewicht, sie haben gesagt, Gewicht abgenommen haben, sonunda. Sie haben gesagt, Ihre Gewicht abgenommen. Wie viel Kilogramm und in welchem Zeitraum haben Sie abgenommen? Ach ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht genau sagen. Ich merke, ich wiege mich auch nicht regelmäßig. Ich habe das Gefühl einfach, dass meine Kleider etwas weiter geworden sind. So irgendwie in den letzten 3 Monaten, würde ich sagen. Hatten Sie seit Beginn Ihrer Bauchschmerzen, einmal Stuhlgang oder gehen Wind ab? Gehen Winde ab. Winde. Nein, also Blähungen habe ich nicht. Und Stuhlgang auf der Toilette habe ich ja gesagt. Unterschiedlich, mal braun, mal sehr dunkel. Mal Haben weich, mal dick. Jetzt, als ich diese starken Bauchschmerzen hatte, hatte ich auch nicht viel etwas Stuhlgang. Okay. Blähungen keine haben Sie gesagt und Aufstoßen oder Habe ich auch nicht. Sodbrennen. Okay. Das war's. Danke. Können wir als Salzgitter anfangen? Ja, mir ist egal. Ja, gerne. Okay. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag, Frau Doktor. Atayel, egal, Ja, genau, ja. Okay. ja. Ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen. Darf ich Ihnen vorstellen? Sehr gerne, ja. Ja, danke schön. Frau Schmidt ist eine 60-jährige Patientin, die sich heute Morgen bei uns wegen seit gestern aufgetretener Wäschehände heftige Unterbauchschmerzen vorgestellt hat. Die Patientin berichtet, dass die Schmerzen, nachdem sie den Kopf auf den Waschbecken aufgestoßen habe, aufgetreten seien. Und sie Nee, ist das nein, nein. nein, nein, nein, nein. Nachdem. Ich habe zuerst die Schmerzen gehabt. Sie hat zuerst die Schmerzen gehabt und hat dann, als sie mit den Schmerzen auf die Toilette gegangen ist, den Kopf aufgestoßen. Nicht seit dem Aufstoßen die Schmerzen. Die Schmerzen hat sie vorher schon gehabt. Oh ja. Ja. Okay. Okay. Und noch was. Okay. Dass die Schmerzen nach auf die Toilette gegangen sind, aufgetreten seien. Ist das richtig? Nein. Nein. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein, ich habe ja Was gesagt, würde ich ich habe. sagen? Hat mich Nein, verstanden. die Patientin hatte starke Schmerzen, Unterbauchschmerzen, haben Sie ja schon gesagt, seit gestern. Okay. Sie ist gestern, als Sie das erste Mal aufgetreten sind, auf die Toilette gegangen und ist dann bewusstlos geworden und hat sich dabei den Kopf angestoßen am Waschbecken. Okay. Nochmal, wiederholen Sie bitte das, was ich gesagt habe. Okay. die Patientin berichtet, dass die Schmerzen okay, ich Nein, muss Sie haben doch schon überlegen. gesagt, der erste Satz war doch schon gut. Sie hat Ja. seit gestern heftigste bestehende Unterbauchschmerzen. Ja, genau. Sie sind gestern erstmalig aufgetreten, gestern Abend. Als sie die Schmerzen bemerkt hat, ist sie auf die Toilette gegangen und ist dabei bewusstlos geworden und den Kopf Ja, aufgestoßen. okay. Nochmal, Ja, wiederholen, okay, wie das wieder sagen können. vorlesen. Ja. Und erster Satz bleibt da. Und die Patientin berichtet, sie auf die Toilette gegangen seien. Dass sie auf die Toilette Ja, gegangen dass sie seien, seien. ja. Und sie erwähnte, nachdem sie den Kopf auf dem Waschbecken aufgestoßen Nee, habe. böyle kompliziert değil. Benim yüzüme bakarak çok kolay cümlelerle söyleyebilir misiniz? Bir çok kolay cümlelerle olanı. Çok Çok kolay okay. cümlelerle. Erste Sie sind auf die Toilette gegangen Die und Patientin ist auf die Toilette gegangen, weil sie sehr starke Unterbauchschmerzen hatte. ja Ja. und den Kopf auf die Waschbecken aufgestoßen. Warum? Warum aufgestoßen? Weil sie erst die Bewusstlosigkeit dann, dann ist sie bewusstlos geworden. Bewusstlos geworden. Ja, und Ja, hat und den Kopf während der Bewusstlosigkeit, weil sie bewusstlos geworden ist, hat sie den Kopf Kopf. auf den Waschbecken aufgestoßen. Das ist gar nicht so wichtig, dass sie den Kopf aufgestoßen hat. Ja, Wichtig ist, dass sie bewusstlos geworden ist. Das bewusstlos. heißt nochmal, die Ja. Patientin hat seit gestern heftigste bla bla bla bla bla. Ja, Ja, und vorgestern als auch. die Schmerzen aufgetreten sind, ist sie auf die Toilette gegangen und ist bewusstlos geworden. Bevor sie Stuhlgang hatte, hatte sie alles nicht. Ne? Sie ist bewusstlos geworden und da hat dabei, das heißt schon während der Bewusstlosigkeit, und hat dabei Ja. den Kopf am Waschbecken aufgestoßen. Ja. Nochmal, alles von Ja, ich vorne. habe so Alles mal. von vorne. Wir fangen ganz von vorne an. Hallo, Ja, sag, okay. okay, erzählen Sie mir Ja, den okay. Patienten. Aber ja, das für mich ist ein Einfache Problem. Sätze, nicht Ich so habe, kompliziert. Egal, machen Sie ganz einfache Sätze. Also nochmal, wir fangen von vorne an. ja, okay. Okay, Frau Schmidt ist eine 60-jährige Patientin, die sich heute Morgen bei uns wegen seit gestern aufgetretene, bestehende heftige Unterbauchschmerzen vorgestellt hat. Die Patientin berichtet, dass sie auf die Toilette gegangen sind Nein, und Sie, hepzintiosnus, bikishebo, ist ist, bikishebo. ja, okay. Dass die Patientin gestern Abend, nicht Abend heute, ist gestern muss noch die Zeit sein, dass sie gestern Abend auf die Toilette gegangen ist, gegangen ist ja. und sie den Kopf Ja, mit und dem Kopf auf, sie ist bewusstlos geworden. sie ist bewusstlos geworden und Ja. dann sie den Kopf auf den Waschbecken Und ja, sie aufgestoßen. ist bewusstlos geworden und hat den Kopf auf den Waschbecken aufgestoßen. Ganz Ja, einfache Sätze. Okay, okay. sehr gut, super, das geht. Ja. Und sie klagte über Synkope. Nein, klagt über Synkope geht nicht. Man klagt nur über Schmerzen. Warum? Geht nicht. Klagte heißt adieu, bien Mario. Geht nicht. Sie hatte eine Synkope. Sie hatte eine Ja. Synkope. Ja. Sie ist gestern bewusstlos geworden, ja? Sie hatte gestern eine Synkope. Der Oberärztin kann man sagen, Synkope, ne? Weil die Ja. Oberärztin weiß ja Fachbegriffe. Die Patientin hatte sehr starke Schmerzen, ist auf die Toilette gegangen und hatte eine Synkope oder ist synkopiert, ja? Und ist während der Synkope hat sie den Kopf auf den Waschbecken aufgestoßen. Aber egal, das reicht jetzt. Wir können weitermachen. Okay. Und sie erwähnte, sie für halbe Minuten ohnmächtig gewesen sei. Und Man muss nicht sagen, immer sie erwähnte, das muss man nicht sagen. Sie ist synkopiert. ja. Die Synkope hat eine halbe Minute gedauert. Ja, Okay. Ja? okay. Teilt sie mit, dass die Schmerzen 10 von 10 auf einer Schmerzskala sind und die Schmerzen dauerhaft da sind. Und die Fragen nach Brustschmerzen, Atemnot, Husten oder Emesis würden von der Patientin verneint. Und ferner sind der Patientin die folgende Begleitsymptome aufgefallen. Schwindlig, ja, no, das kann nicht. Nein, Schwindel noch nie aufgetreten. Nicht. Nein, noch nie Schwindel gehabt. Übel, Übelkeit. Auch noch nie. Sie haben gefragt, ob ich Übelkeit habe und ich habe gesagt, Ja. nein, ich habe keine Übelkeit. Sie haben mich gefragt, ob ich Ja. Schwindel habe und ich habe gesagt, ich habe nie Schwindel gehabt. Nein. Dunkelstuhlgang aber. Dunkelstuhlgang, ich habe nie gehört. Ja, okay. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz wegen Schmerzen und Insomnie auch wegen Schmerzen. Und Wasserlassen ist normal. Ihr Stuhlgang ist in letzter Zeit wechselhaftig. Ja, manchmal Wechselhaft. fest. Wechselhaftig Wechselhaft. gibt es nicht. Ja, Wechselhaft ist schon wechselhaft. ein Adjektiv. Ja. Okay, manchmal fest, manchmal dünn. Und sie leide keine Poralkrankungen. Leider an keine Vorerkrankungen. Sie nehme bei Man sagt Bedarf. nicht, die leider an Vorerkrankungen gibt es nicht. Man sagt eigentlich, sie hat keine Vorerkrankungen. Sie Ja, habe keine sie Vorerkrankungen. habe keine Vorerkrankungen. Sie. Nochmal, ne? Nicht, weil, also nicht, sie leidet davon, sondern man sagt, sie habe keine Vorerkrankungen, ne? Ja, Sie hat sie keine habe keine Vorerkrankungen. Vorerkrankungen. Und sie nehme Paracetamol bei Bedarf ein und sie wurde zweimal Sektio Cesaria, ich glaube, richtig? Sektio Cesaria Nein. Cesaria oder Nein. wie würden wir sagen? Sectio Caesaris. Sektio Cesaris. Ja, oder Okay. Kaiserschnitt. Kaiserschnitt. Gut, ja. Okay. Oder Sektio reicht auch schon, Herrn, weil sie hat Ja, zweimal eine Sektio. Genau, ja. okay. Okay. Und es, ja, es wurde bei ihr zweimal Sektio durchgeführt. Bei den Und Geburten kann man sagen, ne? Bei den ja. Geburten wurde zweimal eine Sektion durchgeführt, Ja. ja. Gut. Und sie habe als Jugend, also 20 Jahre lang Sie habe in der Jugend in der Jugend, Gänschlik-Demek oder sie habe als Jugendliche. als Jugendliche, okay, als Jugendliche, Oder sie hat früher alles weglassen können, sagen, sie ja, hat früher ja, oder sie hat vor 30 Jahren okay, 20 Jahre lang geraucht. Kann man auch okay sagen, reicht. Sie habe vor 20. 30 Jahren circa 20 Jahre lang geraucht. Sagen Sie das mal. Ja, okay. Sie habe früher 20 Jahre lang halbe Packung geraucht. Ja, wie viel sind das? Wie viel Päckjes sind das? Eine halbe Packung. Wie viel Päckjes sind das? Peking, Pack weiß Years. Pack nicht. Years. Ah, Wie viel Pack Years okay. sind das? Okay, ich verstehe und ich sehen Papier. Nicht Papier. sehen. TZ. Zehn. 10. Zehn. Okay. 10 Pack Years. Sie hat 10 Zehn Pack Pack. Years geraucht. Kann man sagen, reicht auch schon. Sie hat früher 10 Pack Years geraucht. Raucht aber Ja. schon seit 20, 30 Jahren nicht mehr. Ja, Okay. ja. Genau. Sie, hocam, sie habe bis vor 24 Jahre 10 Packungsjahr geraucht. 10 Päckjes geraucht, nicht Packungsjahr. 10 Päckjes geraucht. 10 Jahr geraucht, richtig? 10 Päckjes, mehr nicht. 10 Päckjes geraucht. Hier's geraucht. Genau. Kann man auch sagen. Sehr gut, ja. Ja. Und Alkohol und Drogenkonsum wurden verneint. Sie treibe Sport Fahrradfahren. Nein, Sie das geht treibe gar nicht. ja, sie fahre Fahrrad, oder? Ich. Würde ich sagen. Regelmäßig Sport treibt sie nicht, aber sie fährt regelmäßig Fahrrad, kann man sagen. Das ist ja kein Ja, Sport. okay. Wenn man zum Bäcker fährt und Brötchen holt mit dem Fahrrad, das ist kein Sport. Das ist kein Sport. Außer täglich Fahrradfahren zum Bäcker treibt sie keinen Sport. Sagen Sie Okay. das mal. Ja, okay. Nein, wiederholen Sie das. Okay, sie. Außer täglich mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren, treibt sie keinen Ja, Sport. treibt sie keinen Sport, aber zum Bäcker Fahrrad fahren. Nochmal. Beide Nochmal. Sätze komplett grammatikalisch falsch. Nochmal. Ja, okay. Sie treibe keinen Sport Ja. und Aber. aber sie Fahrrad Sie fährt täglich mit dem Fahrrad fährt zum Bäcker. mit dem Fahrrad zum Bäcker. Okay. Sie fährt täglich Täglich mit dem mit Fahrrad? dem Fahrrad zum Ja. Bäcker. Ja, Ja. okay. Sie fährt täglich mit dem Fahrrad zum Bäcker. Sonst treibt sie keinen Sport. Ja, Sie okay. fährt täglich mit dem Fahrrad zum Bäcker. Okay, super. Und ihr Impfstatus, also Kindererkrankungen, ist komplett und sie ist zweimal gegen Covid geimpft. Und noch, ihre Und einmal Mutter. genesen, ne? Sie hat gesagt, dass sie krank war einmal. Sie ist zweimal Ja. geimpft und einmal genesen. Einmal genesen. Ich Also, muss das atlatmış sagen. hastalığı, ne? Genesen. Also. Genesen. Also zweimal geimpft und einmal genesen. Ja. Und ihre Mutter ist an Krebs gestorben, aber sie weiß nicht warum oder Ich weiß nicht, welcher Krebs. welche Krebs. Und ihr Vater ist an An Altersschwäche verstorben, ja. Altersschwäche gestorben. Und sie habe eine Schwester und ihre Schwester leide an Adipositas und Diabetes, Adipositas. Adipositas und Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie. Und sie ist Hausfrau und verheiratet. Sie hat zwei Tochter und sie lebt. Nochmal, ihre Schwester, und dann muss man aufpassen, ne? Nicht, dass man das versteht, dass das die Schwester ist, sondern die Patientin. Okay. Nochmal weiter, dass man sagen, dass das wie die Patientin jetzt wieder weitergeht. Weil nicht, dass man Leute denken, dass es die Schwester ist, ne? Also die Schwester leidet an arterieller Okay. Hypertonie und so, und sie Okay. ist Hausfrau. Ihre Sie ist die Schwester Patientin. Nein, nein, leid. die Patientin ist Hausfrau. Okay, weiter. Ja, okay. Okay. Verstehe. Und Frau Schmidt ist Hausfrau und verheiratet und sie habe zwei Töchter. Und sie lebt mit Ehemann zusammen. Ja, Ehemann Ihrem zusammen. Ihrem Ehemann. Ehemann zusammen. Nicht Ehe, sagt man nicht. Ehe. Ehe. Einfach nur das Ehe. E. Ehemann. Okay. Ehemann. Ehemann. Ehemann. Ja, Ehe. ja. Ja, okay. Ja, also ich würde sagen, ich habe Problem mit Set. Ja, genau. Ja, Also deswegen. einzige Problem ist Z. Ja, genau. Ich weiß. Deswegen mein Name beginnt mit Set Ah und ich ja. weiß, Set ist sehr, ja, einfach sehr. Ja, okay. Ja, Aber das ist im deswegen mir ist Türkischen sehr so. schwer. Ja, Ja, genau. ich weiß. Ja. Mir ist sehr schwer, ich würde Ja. sagen. Als Wenn man sich vorstellt, wenn man sich vorstellt, kann man sagen, es wird mit Z geschrieben, aber es wird mit wie scharfes S ausgesprochen. Das heißt, mein Name wird geschrieben mit Z, aber wird ausgesprochen Sülal. Ja, das Julal. muss man sagen. Das ist ein scharfes S. Z, ne? Sehr. Und das, ja, sehr gibt es im Deutschen nicht. Scharfes Ja. S ist. Also, und da muss man sagen, es wird Süle. zwar mit Z geschrieben, aber es wird ausgesprochen Sülal. Das muss man dann Süle. dazu sagen. Genau. Ja. Okay, alles klar. Gut, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Was denken Sie? Was hat die Patientin? Was machen Sie? Was haben Sie mit der Patientin alles gemacht? Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja. Also, ich habe der Patientin als erste körperlich untersucht. Was ist denn Und Ihre Verdachtsdiagnose? also die anamnestischen Angaben deuten am ehesten Aortaneurysma und oder Aortendissektion hin. Wie kommen Sie auf eine Aortendissektion? Ja, also ohnmächtig Ja, und das ist auf jeden Fall sehr gut, eine sehr gute Differentialdiagnose. Wenn man Bauchschmerzen hat, ne? Also Sie meinen so ein Bauchaortenaneurysma, ne? ja, ich habe Ja, so gute Gedanken. Idee. Ja, aber bleiben Sie mal noch einfacher. Sie hat wechselhafte Stühle, ne? Sie hat wechselhafte Stühle. Ja, und als Differentialdiagnosen kommen die folgenden in Betracht. Also Appendicitis sein, ja. Ja, kann sein. Oder noch etwas Pankreatitis Aber oder wenn Sie denken, Extremsprung. wenn Sie, aber ganz ehrlich, wenn Sie jetzt die ganze Zeit den Verdacht hatten, dass das ein rupturiertes Bauchaortenaneurysma ist oder so, ja, warum Ja. haben Sie denn dann so lange noch das Anamnesegespräch geführt? Wenn Sie Verdacht haben, es könnte ein Ja. Aortenaneurysma, wie können Sie das denn ganz schnell ausschließen? Ja, Differential, was können Sie denn genau. machen als Untersuchung? Ja, als muss ich einen EKG schreiben. Ja, EKG schreibt man, wenn man Verdacht auf offenen Herzinfarkt oder thorakales Aortenaneurysma, aber das sieht Ja. man im EKG ja nicht. Ja, Nicht das genau. EKG, okay, EKG ist nicht schlecht, kann man immer machen, aber bei dieser Patienten handelt es sich ja hier um den Unterbauch, ne? Und nicht hier oben ist ja alles in Ordnung. Und mal ganz ehrlich, glauben Sie, dass die Patientin bewusstlos geworden ist, weil sie ein Aortenaneurysma hat? Bauchaneurysma, schmerzt ein Bauchaortenaneurysma? Macht ein Bauchaortenaneurysma Schmerzen? Ja, Bauchschmerzen. Ja, ich glaube, das. Unterbauchschmerzen? Macht ein Bauchaortenaneurysma Unterbauchschmerzen? Nein, ich glaube, Oberbauchschmerzen. Mehr als das Thorakale, ne? Und mal abgesehen davon, was denken Sie, was das für eine Art von Synkope ist, was sie hatte? Wir gehen ja davon aus, dass es eine Synkope ist. Sie hat ja eine retrograde Amnesie, ne? Retrograde Amnesie heißt Synkope. Okay. Was für eine Synkope ist das Ihrer Meinung nach? Übrigens, diese Patientin liegt bei mir auf der Station. Das ist alles, was ich erzählt habe, genauso, was ich erzähle, ist passiert. So, was denken Sie, warum die Patientin synkopiert ist? Ja, ich weiß nicht, Reflex oder? Was ist Reflex? Wie nennt man Reflex? Oder ich glaube, Anämie sein, deswegen. Nein, das habe ich nicht gefragt. Was für Synkopen kennen Sie? Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Jetzt sind Sie selbst schuld. Jetzt sind Sie selbst schuld. Jetzt müssen Sie mir genau sagen, was für Synkopen Sie kennen. Ja, Synkop-Schockzeichen oder was? Wie? Nein. Ja, nein. Nennen Sie mir mal zwei Oberbegriffe, die wichtigsten Synkopen, die Sie kennen. Die zwei wichtigsten Oberbegriffe. Es gibt zwei Ohnmächtig Gruppen, die sein, oft aus. Bitte? Bewusstlosigkeit. Nein. Was für eine Synkopengruppen gibt es? So, ich will nur die zwei wichtigsten wissen. Was sind die zwei wichtigsten Synkopen, die jeder wissen müsste? Okay, schockbedingt, anaphylaktischer Schock, hypoxischer Schock und kardiogener Schock, hypovolemer Schock, alles klar, das meine ich nicht. Was gibt es noch für zwei große? Das haben Sie eben schon gesagt. Also, das ist zum Beispiel. Esophagalsynkop. Nein, Na, Gott sei erstmal Dank. Na, Gott sei Dank, aber hier steht's. Das haben Sie abgeguckt. andere Ja. Fragen. Wissen, was ist die häufigste Synkope? Die allerhäufigste Synkope. Die vasovagale Synkope ist die häufigste Synkope. Was ist die nächste Synkope, die wir kennen? Die zweithäufigste. Synkop. Orthostatische Synkope. Vasovagale, orthostatische Synkope. Und dann kommt der Rest, ne? Schockbedingte. Okay. So. Septischer Schock zum Beispiel, ne? Kann sein. Egal, wir wollen ja nicht Schock jetzt. Das ist uns jetzt egal, ne? Aber jetzt vasovagale Synkope. Jetzt, wenn die Patientin, überlegen Sie mal, so starke Schmerzen hat und die meisten Patienten, wie Sie wissen, synkopieren auf der Toilette. Immer fast. Entweder meistens, wann? Mal, wann? Was ist die häufigste Synkope? Wann synkopieren die immer? Wenn sie Stuhlgang haben. Ja, wenn sie stürmen, Ja, ja. das ist eine typische klassische vasovagale Synkope. Aber diese Patientin ist vor dem Stuhlgang synkopiert. Ist das keine vasovagale Synkope? Nein. Doch. Doch. Warum? Weil sie so starke Schmerzen hatte. Das ist reflexbedingt dann. Sie hat so starke Schmerzen, dass sie eine vasovagale Synkope erlitten hat. Schmerzbedingte Synkope ist eine vasovagale Synkope. Sie hat gesagt, die Schmerzen waren unerträglich. Ja? Also, das wissen wir ja aber alles nicht. Deswegen Ja. hätte man sagen können, die Patientin hat möglicherweise im Rahmen Ja. der Bauchschmerzen schmerzbedingt eine vasovagale Synkope erlitten. Ja? Und sie berichtet über wechselhafte Stuhlgänge, hat ein bisschen Gewicht abgenommen, ja. Und aber sie weiß es nicht genau, das ist nur eine Vermutung. Differentialdiagnostik. Nie sagen, am ehesten ist es das, das wissen wir nicht, ne? Differentialdiagnostik kommt jetzt in Frage. Ganz einfach. Ja, Darmentzündung, die Vertikulitis zum Beispiel, ja, Gastroenteritis, das häufigste. Vaskulitis. Ja, beginnende Gastroenteritis zum Beispiel, sehr gut. Divertikulitis, Appendizitis, also entzündliche Darmerkrankungen, ja. Oder aber, was natürlich nicht passt, zu Crohn-Colitis, die hat ja überhaupt kein Blut im Stuhl Ja. gehabt, ne? Und bei Morbus Crohn passt es auch nicht. Warum nicht? Das können wir ausschließen, weil sie hätte mehr rechtzeitig die Beschwerden, wenn das das erste Mal auftritt. Ja, sie ist auch nie operiert worden. Ja, sie Keine hätte Fieber. die meisten Patienten, die Morbus Crohn haben, haben eine Appendektomie hinter sich als Fehldiagnose. Ne? Die haben immer rechtzeitige Unterbauchschmerzen. Das heißt, Morbus Crohn fällt weg. Colitis-Ulcerosa auch, weil sie hat kein Blut im Stuhl. Es hat zwar keiner von Ihnen gefragt, ob die Patientin Blut im Stuhl hatte. Keiner. Niemand hat gefragt. Und das ist das Allerwichtigste, ne, wenn sie Schmerzen hat. Das heißt, Colitis fällt auch weg. Ne? Also, entzündliche Darmerkrankungen trotzdem, Divertikulitis, Appendizitis kann trotzdem sein. Ne? Und was kann noch sein? Aber kein Fieber. Kolonkarzinom. Sie hat kein Fieber? Ja, genau, Kolonkarzinom. Und Sie haben gesagt, Differentialdiagnose, natürlich, Bauchaortaneurysma. Ja. Kann ja sein, dass das eine gedeckt-porphyrierte ist. Ja, okay. Deswegen ist die noch so stabil. Ne? Mhm. Weil, was haben wir denn, wenn es ein Bauchaortaneurysma ist? Das kann man auch schnell ausschließen. Der Blutdruck wäre nicht gut. Dann hätten Sie sagen müssen, wie war denn der Blutdruck? Naja, der Blutdruck ist bei 160 bei ihr. Passt nicht, ne? Sie hat überhaupt keine Schocksymptomatik, also passt nicht. Also der Blutdruck ist zu gut dafür. Das heißt, wir haben jetzt ausgeschlossen, der Blutdruck ist gut. Sie können sagen, immer, nie sagen, das könnte das und das sein. Sie müssen immer sagen, differenzialdiagnostisch kommt das in Frage, das in Frage, das in Frage. Ja, ich weiß es nicht. Und weil ich es nicht weiß genau, mache ich erstmal einen Bauchultraschall. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Oder eine Blutgasanalyse. Warum? Mhm. Bei der Blutgasanalyse sehen wir was? Ja. Ja. Ja? Ne, wenn das erhöht ist, spricht das für Darmgeschehen oder weiß ich, ja. Und wir sehen sofort den HB-Wert, Blutbild, HB, Hämoglobin. Und dann wissen wir, ob die irgendeine Blutung hat oder nicht. Stimmt's? Also ja. Machen wir eine Blutgasanalyse und dann machen wir was als nächstes? Ein Bauchultraschall, das geht ganz schnell. Warum? Ja. Was sieht man im Bauchultraschall? Bis das CT angemeldet ist, das dauert alles, machen wir nicht sofort. Wir machen erstmal einen Bauchultraschall. Was sehen wir denn im Bauchultraschall? Was wollen Sie denn ausschließen? Also Appendizitis oder? Nein, das allererste, erstmal das Schlimmste Appendizitis ausschließen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Haben Sie doch schon gesagt, Bauchaortaneurysma. Wir können das ausschließen, wir können freie Flüssigkeit ausschließen. Ne, es gibt bestimmte, ne, ultraschallsonografisch kann man das ausschließen. Das heißt, wir haben eine Frage. Und was sieht man noch? Man sieht Darmverdickungen, sieht man gut. Die Divertikulitis kann man sehr gut sehen. So, jetzt haben wir bei dieser Patientin aber eine Darmverdickung gesehen. Ja? Der Dickdarm, der Enddarm war verdickt. Ja? Also der Sigma war verdickt. Und was machen wir als nächstes, wenn Sie sehen im Ultraschall, Darm ist verdickt? Was ist das für Verdacht? Was kann es sein? Darm verdickt. Sigma ist die verdickt. Ja, was ist also dann? Morbus Crohn oder Sigma Divertikulitis zum Beispiel. Das kann gründlich verdickt sein. Okay. Sie machen einen Bereich her. Ja. Und wie können Sie das jetzt näher abklären jetzt? Was müssen Sie jetzt machen als nächste Untersuchung? Als Kolonoskopie und CT Abdomen. CT Abdomen. Ja, was können wir im CT Abdomen sehen? Erstmal. Wir können ein Aneurysma ausschließen. Und dann sehen wir die Divertikulitis, richtig. Und was hatte die Patientin? Die Patientin hatte eine Divertikulitis 1b, Stadium 1b. Okay. Egal. Ja. Und dann, was geben wir ihr jetzt? Was kriegt die noch? Sie hat kein Fieber. Ja. Normalerweise haben sie Fieber, hat sie nicht. Aber was geben wir noch? Ja, und ich habe Ultraschall und CT Wir nehmen Blutkulturen ab. Ja. Und geben Blutkulturen was? Und Stuhlkulturen. Nein, was geben wir? Was geben wir? Was geben wir? Im Labor? Nein, Sie? Medikamente. Medikamente. Also. Kriegt man bei der Divertikulitis für ein Medikament? Ja, als erste stationäre Aufnahme, zwei Nahrungskarenz und Spasmolytikum. Ne, Spasmolytikum nicht, ja. Schmerzmittel, ja. Was noch? Ja, Antibiotikum. Ja, welches Antibiotikum? Sehr gut. Ja, Ciprofloxacin oder Metronidazol. Metronidazol gibt man. Metronidazol und doppelt zwei Kombination. Und? Heftreaktion. Heftreaktion, ja. Heftreaktion plus Metronidazol ist das klassische Antibiotikum, was Sie kriegen. IV, ne? Über die Vene, IV. Ja, super. Das war jetzt sehr gut. Ja, ich glaube, also, es war sehr, sehr gut. Schlecht. Das heißt, nein, das ist nicht schlecht. Schlecht ist immer, wenn man sagt, das ist die Diagnose, aber die Differentialdiagnose, das, was Sie gesagt haben, war super. Ich habe auch daran gedacht, als ich die Patientin gesehen habe. Aber sie hat gesagt, sie hat so starke Schmerzen gehabt, der Blutdruck war gut. Also habe ich mir gesagt, ein Aortenaneurysma kann es nicht sein, ja, weil das HB war gut, Blutdruck war gut. Ne? Und wenn man das schnell haben will, macht man schnell eine BGA. Und in der BGA hat man sofort einen HB-Wert und hat auch Laktatwerte. Ne? Und dafür war die viel zu stabil. Ne? Die haben ja sofort eine BGA gemacht. HB war gut, ja? Blutdruck war gut. Also ein Aortenaneurysma kommt jetzt nicht sofort in Frage. Wir müssen sofort eine Sonografie machen. Da sieht man freie Flüssigkeit. Und dann natürlich so auf jeden Fall ein CT-Abdomen, klar, als Ja, nächstes. okay. Ne? Das heißt, die Differentialdiagnose war super, daran habe ich auch gedacht. Ne? Aber ich habe mir dann gedacht, das ist so diese Schmerzen, ja, und wenn alles andere gut ist, wahrscheinlich eine vasovagale Synkope. Und die Differentialdiagnose, Hauptdifferentialdiagnose ist das. Aber es könnte auch andersrum sein. Es hätte auch sein können, Bauchartenaneurysma, Differentialdiagnose, Divertikulitis. Also das ist beides gut. Ne? Differentialdiagnostisch kommt das und das in Frage. Ja, super. Gut. Okay, danke. Das war ein komplizierter Fall, ne, wieder. Ja, also Aber komplizierte Fälle, wenn man komplizierte Fälle kann, kann man die leichten Sachen auch machen. ja, Eine also, vasovagale Synkope kann jeder Schmerz machen. Das ist okay. oft, ganz oft. Aber wenn man Schmerzen hat und synkopiert, muss man natürlich auch immer an einen Ort anders denken. Okay. Was Ja, war also gut? deswegen habe ich so Ja, gedacht und ja. ich habe noch Das nicht war gut. dir alles gedacht. Sie hätten die Prüfung so auch bestanden. Das, was Sie ein bisschen achten müssen, was Sprache ist sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen, ja. Ja, danke schön. Und bei der Anamnese muss man noch ein bisschen tiefer gehen bei Darmsachen, Blut im Stuhl, ne? Und Ja, haben Sie dunklen genau. Stuhl, haben Sie schwarzen Stuhl? Wie ist der Stuhl dunkel? Was meinen Sie mit dunkel, müssen Sie Ja, sagen, wenn der Patient dunkel klar. sagt? Schwarz oder braun, ne? Dass Sie dann wissen, dass es okkultes Blut sein kann und so, ne? Sowas. Aber Ja, ansonsten war das natürlich. ganz gut eigentlich. Und Z. Set. Ja, ich habe Probleme. Leider, ich weiß nicht. Ich glaube, das, ja, was Nee, ich das war gesagt sonst, habe, dafür, dass Sie ja, erst 10 Monate in Deutschland sind, war das wirklich sehr gut. 7 Monate, ja, Ja, genau. war sehr gut.